Nun gut, in diesem höchsten Augenblick wurde Jorge González von Marés von seinem Mestizenblut beherrscht. Sein deutsches Blut hat ihm den schlechten Streich einer langsamen Reaktion und völligen Verwirrung gespielt. Wir wollen dies glauben. Auch müssten wir einen Großteil der Schuld dem Senator aufladen, der ihn Alessandri vorstellte, denn in unserer Welt übersieht man vieles, ohne daran zu denken, wie ernst es ist, die Ideale zu verraten, weil niemand an die Ideale glaubt. Obwohl sie zum Friedhof gehen, glauben sie nicht an die Toten, noch an die Treue gegenüber diesen Toten. Mir ist etwas Ähnliches passiert. Ein Kamerad, an den sich nur noch wenige erinnern werden, brachte mir jenes Buch mit der Widmung von Alessandri. Ich war nahe daran, ihn niederzuschlagen und erklärte ihm, wenn er weiter mein Freund sein wollte, müsste er dieses Buch mit meiner darin geschriebenen Antwort zurückbringen. Er hieß Delfin Alcaide. Ohne es zu wissen oder zu überlegen, hatte er sich als Instrument derselben Person, derselben Kräfte, die sich in meinem Hintergrund bewegten, hergegeben. Wenn ich das Buch angenommen hätte, würde sicher irgendein Geheimabkommen zustande gekommen sein, das gegenteilige Kräfte in der unsichtbaren Welt bewegt und mich auf irgendeine Weise für immer neutralisiert hätte. Wieder einmal bewahrte mich der Schutzengel meines Blutes davor. Nach diesem makabren Ritual, das dort stattfand, wo die Märtyrer ruhen, hat sich der Archetypus des weißen Verräters konstelliert, das heißt, sie waren zusammengetroffen. Diese automatische Tat müsste sein Opfer noch tiefer in den Abgrund stoßen, das sich dann nicht mehr aufhalten könnte in seiner Todesbewegung. So kam es, dass Jorge González nun nicht mehr von Marés, der liberalen Partei von Alessandri, beitrat und mit ihm weitere ehemalige Kämpfer des Narzissmus. Und er wurde der Generalsekretär dieser Partei, ein großer Verteidiger der parlamentarischen Demokratie und all jenem, das er einst mit mystischem Feuereifer bekämpft hatte. Ein schauriges Spiel um die Seele einer Generation und um das Vaterland hat es nie vorher und wird es nicht mehr nachher geben, denn die Zerstörung dieses alles hat deutlich verhindert, dass es ein Nachher gibt. Jugendliche, Kinder jener Generation, meiner Generation, wo sind sie nun? Versprengt, zerstört, ohne Seele und Ideale, ohne Glauben. Einige wenige mögen sich gerettet haben, vielleicht kaum einer. Möglicherweise nur jene, die außer Rasse auch Klasse besaßen. Ihr Stand, noch mehr als die Rasse in diesem Fall, hat sie davor bewahrt, weil das Gesetz des Kavaliers es ihnen verbot, Verrat zu üben. Das war so im Falle von Maurizio Mena, Urheber jener herrlichen Lieder der ruhmreichen Vergangenheit. Er ist zur rechten Zeit, noch sehr jung, gestorben. Er war katholisch, doch er hat deswegen niemanden verraten. Und so einige weitere, doch kaum einer. Wer sollte sie auch beschuldigen? Der Schlag war in die Tiefe des Herzens gegangen, in das Innere des Vaterlandes. Mit den jungen Nazis habe ich viele unserer Provinzen des Südens bereist. Ich sah, wie sie ihren Chef verehrten und ihre Symbole hüteten. Großartige Jungen eines besseren Chile. Inzwischen wohl arm und alt geworden, die möglicherweise in irgendeinem abgegriffenen Koffer, der während der Regenzeit nach Äpfeln duftet, die Mütze, die Uniform und vor allem das Koppel mit der in Bronze eingravierten SS-Rune, die Waffen ihrer ehrenvollen Kämpfe aufbewahren. Liebe Kameraden, ich bin spät zu euch gestoßen. Vielleicht wisst ihr nicht einmal etwas von meiner Existenz, habt es nie gewusst. Ich bewahre euer Andenken in der Unvergänglichkeit meines Herzens. Zum Schluss, Kameraden, es ist einerlei, denn eines Tages wird unser Führer, der Wahre, zu uns zurückkehren und sicher werdet ihr und ich einen Platz bei ihm haben. Und diesen ewigen Kampf fortzusetzen, in der ewigen Wiederkehr gegen die Mächte der Finsternis, die euren Chef verschlungen haben. Denn dieser Krieg wird nie zu Ende sein, deswegen ist in Wahrheit nichts für immer verloren. Hoch die Herzen, Kameraden, Heil, Sieg, Heil. Was für ein wunderbares Land ist Chile. Am Ende der Welt, in den Regionen des Südpols, hier und an keiner anderen Stelle sind beinahe alle Motive der Symphonie Götterdämmerung vorgestaltet worden, die sich danach im Herzen der Welt in Deutschland wiederholen sollten. Dieselben dunklen Mächte, die sich gegen den Chef und die narzisstische Bewegung auflehnten, der weiße Verrat, nur dass der Führer dort standhaft und fest bis zum Ende geblieben ist. Das Mysterium muss man wohl der heiligen Geographie der Erde zuordnen. Chile, Land von erhabener Schönheit, mit unerreichbaren und reinen Gipfeln, die die weißen Götter bewohnten. In dieser heiligen Region, im Inneren der Berge ist es, wo sich einst die Riesen der alten Sonne hinflüchteten. Mehr noch, die Berge selbst sind diese versteinerten Riesen, die eines Tages wieder einen aus den Wassern emporgestiegenen Kontinent bevölkern werden, der Kontinent des Geistes, nach der großen Katastrophe, die Kali Yuga, die dunkelste Epoche, beschließen wird. Hier in den Bergen befindet sich auch die verzauberte Stadt, die man im Himalaya Agartha nannte, und in den Anden ist es die Stadt der Cäsaren. Hier hatte sich der Gral verborgen und leben die unsterblichen hyperboreischen Siddhas, die verschwundenen Priester der Wikinger, die Templer, die Könige der Inkas und unser Führer mit seinen getreuesten Mitarbeitern, seinen Magiern und seinen Weisen. Auch Parzival kam in diese Welt des Südens. Es gibt nichts Wahrhaftigeres als die Legende und den Mythos. Alles, was darunter ist, gehört ins Reich des Untermenschlichen. Dieses Land am Ende der Welt ist das Land der Legenden und des Mythos. Deswegen befinde ich mich hier, zurückgekehrt von einer Suche in weiten Fernen. Die Menschen, die heute die Fläche dieser Erde bewohnen, wissen nichts von diesen Wahrheiten. Sie leben in einem dauernd gestörten Verhältnis zu dieser prächtigen Landschaft und in Unkenntnis der Götter, die sie weder verehren noch ihnen Gehorsam erweisen. Es sind die überlebenden Sklaven von Atlantis, die ungeheuerlich vermischten Rassen, ohne Richtung noch Glauben, alles Schöne und Überragende hassend, wie das Erhabene im Hintergrund der Landschaft, die Götter dieser vertrauten, verkörperten Erde. Mit Ausnahme einiger weniger Männer und Frauen, die immer noch die Zugänge zu den Plätzen der hyperboreischen Götter und des ewigen Lebens suchen.